Kundgabe 4742. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.09.1949. Mahnung zu eifriger Arbeit für das Reich Gottes. Rastlos tätig sein sollet ihr für mich und mein Reich. Dann erfüllet ihr eure Erdenaufgabe nach meinem Willen. Und dann werdet ihr auch das Erdenleben meistern. Ihr werdet nicht zu fürchten brauchen, den weltlichen Anforderungen nicht nachkommen zu können. Denn das irdische Leben wird nur nebenher gehen, wo des geistigen Lebens mehr geachtet wird. Seid eifrig tätig für mich und mein Reich. Das heißt, suchet euren Mitmenschen Kenntnis zu geben von meinem Einwirken auf euch. Suchet sie in der Wahrheit zu unterweisen und machet sie aufmerksam auf das Ende und auf die Zeichen der Zeit. Lasset euch den Seelenzustand eurer Mitmenschen angelegen sein und stellet ihnen vor Augen, wie eitel und hinfällig die Güter der Welt sind, wie die Menschen nur streben nach wertlosen Gütern und wie sie ihre Seelen karg bedenken, weil sie ihre Ehrenaufgabe nicht kennen. Teilet euch allen mit, die ich euch in den Weg führe. Ihr seid von mir in der Wahrheit unterwiesen worden und also fähig, als Vertreter der Wahrheit zu wirken unter den Mitmenschen. Es ist eine schöne Aufgabe, die ich euch zugewiesen habe, und sie wird sich segensvoll auswirken an euch selbst, wie auch an den Mitmenschen, denn die Erfolge sind nicht nur für das Erdenleben, sondern für die Ewigkeit. Gehet mit Eifer dieser Aufgabe nach und tuet alles, was für die Verbreitung der Wahrheit, die ihr von mir empfangen habt, von Vorteil ist. Werdet nicht lau in eurer Arbeit für mich und mein Reich, sondern wisset, dass überall durstende und hungernde Seelen der Nahrung harren, die ihr ihnen reichen sollet durch Zuführen dessen, was ich aus der Höhe euch zuleite. Und derer gedenket, und ihr übet die Nächstenliebe an jenen. Denn ihre Seelen bedürfen der Kost aus den Himmeln. Sie brauchen Speise und Trank, um sich zu kräftigen für den Weg zur Höhe. Seid rastlos tätig, denn die Zeit drängt zu eifriger Arbeit in meinem Weinberg. Die Seelen sind in Not, sie darben, weil des Körpers zu viel gedacht wird und über dessen Bedürfnisse der Seele vergessen wird. Stehet ihr darum den Seelen bei, lenket das Denken der Menschen hin auf ihren Seelenzustand, auf ein plötzliches Ende und auf das Los nach dem Tode. Nehmet jede Gelegenheit wahr, geistige Gespräche zu führen und so die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Und ihr leistet dann die Arbeit, zu der ich euch als Knecht gedungen habe. Und ich will euch segnen, jetzt und in der Ewigkeit. Amen.